Kapitel 4 Der Sinn des Lebens. Gibt es nur eine wahre Geschichte? Bücher, Filme, Computer und Videospiele sind voll von Geschichten über Kriege und Schlachten zwischen Imperien. Klar, damit lässt sich ja auch jede Menge Spannung erzeugen. Allerdings führt so viel Kriegsgetöse dazu, dass manche Leute meinen, Kriege seien das Einzige, was passiert, wenn Fremde aufeinandertreffen. Das ist so, wie wenn sich zwei Kinder auf dem Schulhof prügeln. Die ganze Schule kommt angerannt, um zu sehen, was los ist. Und danach wird tagelang über nichts anderes geredet. Aber in Wirklichkeit prügeln sich die meisten Kinder gar nicht oft. Meistens vertragen sie sich ganz gut. Und so war es auch in unserer Geschichte. Wenn Angehörige verschiedener Völker aufeinandertrafen, dann haben sie sich in den allermeisten Fällen nicht bekämpft. Manchmal heirateten sie, oft trieben sie Handel und noch öfter unterhielten sie sich einfach und erzählten sich Geschichten. Sie sprachen darüber, was sie traurig und was sie glücklich macht, wie die Welt entstanden sein könnte, woher Menschen und Tiere kommen und welche Regeln jeder befolgen sollte. Sie erzählten sich Geschichten über die römischen Götter Jupiter und Mars, über die karthagischen Gottheiten Baal und Tanit, über den himmlischen Vater und Jesus Christus und über den muslimischen Propheten Mohammed. Dabei glaubten sie natürlich alle, dass ihre eigene Geschichte wahr sei. Aber wie sollte das gehen bei so vielen unterschiedlichen, oft widersprüchlichen Geschichten? Die Christen zum Beispiel glaubten, dass der himmlische Vater der einzige echte Gott und Schöpfer des Universums sei. Die Griechen dagegen glaubten an die Götter Zeus und Artemis und die Karthager an Baal und Tanit. Sie konnten schlecht alle recht haben, oder? Kennst du das auch? Irgendetwas ist passiert. Du hörst verschiedene Versionen darüber und weißt nicht, welche du glauben sollst. Nehmen wir mal an, zwei Mädchen aus deiner Schule, früher beste Freundinnen, reden plötzlich nicht mehr miteinander. Das eine Mädchen erzählt, es würde daran liegen, dass die andere sie nicht zu ihrer Geburtstagsparty eingeladen hat. Die andere dagegen behauptet, die erste habe fiese Gerüchte über sie verbreitet. Und ein drittes Mädchen, das mit beiden befreundet ist, sagt, es hätte alles mit dem Streit um einen Jungen begonnen. Wem soll man glauben? Keine leichte Frage. Genauso war es auch mit den Geschichten, die sich die Menschen über die Götter und den Ursprung der Menschheit erzählten. Und über das, was nach dem Tod passiert. Natürlich wollten viele Menschen wissen, welche Geschichte die einzig richtige ist. Und einer, der es wirklich unbedingt wissen wollte, war Mönke Khan, der Herrscher des Mongolenreiches. Er war nicht nur ein sehr neugieriger Mensch, er war auch der mächtigste Mann seiner Zeit.